you are not ready, get ready. Was mache ich in einem Boot? Der Barmann? Wieso bin ich hier? Du bringst mich auf ein Schiff? Du willst mich deinem Captain vorstellen? Wer genau will das sein? Captain Legobart? Och nö! Na dann, eine andere Wahl habe ich ja nicht. Wie singen? Na gut. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, merrily, merrily, merrily, life was just a dream. Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Kaboom, Junge Musikpodcasts. Wie immer geht es hier um großartige Musik aus großartigen Videospielen. Und vielleicht dachtet ihr euch, hey, er hat in den letzten zwei Casts tatsächlich Mirror's Edge untergebracht. Wird das diesmal lassen? Nee, werde ich nicht. Weil Mirror's Edge ist immer noch für mich ein absolut fantastisches Spiel in jeglicher Hinsicht. Sei es die Ästhetik, sei es die Grafik, sei es die Welt, sei es die Story, sei es die Charaktere. Das Spiel ist meines Erachtens einfach großartig. Und ich habe euch noch nicht das Intro gespielt aus dem allerersten Teil. Und zwar Still Alive von Lisa Miskovsky. Und das werde ich jetzt einfach tun. So Ein einzelnes Musikstück aus der kompletten Final Fantasy Reihe auszusuchen ist ein bisschen schwierig, weil die komplette Final Fantasy Reihe hat einen großartigen Soundtrack und es ist da ein bisschen kompliziert, sich da was auszusuchen, aber ich gebe euch jetzt meinen absoluten Favorite aus meinem absoluten Lieblings Final Fantasy, und zwar Final Fantasy 9. Das Theme von Vivi, das natürlich komponiert wurde von Nobuo Uematsu, und damit wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen. Cowboys denkt, denken die meisten an Red Dead Redemption, Red Dead Revolver oder an Western. Wenn ich an Cowboys denke, denke ich tatsächlich hauptsächlich an die Desperados-Reihe. Die Desperados-Reihe, wer sie nicht kennt, ist eine Taktik-Strategiespielreihe, die in den anfänglichen 2000ern, glaube ich, sogar rausgekommen ist. Ich weiß nicht mehr, wann der erste Teil erschien. So 2003, glaube ich, rum, sowas. Eine großartige Taktik-Strategie-Reihe, in der man tatsächlich schleichen muss mit Cowboys. Es ist ein bisschen strange, aber okay. Es funktioniert hervorragend. Es war ursprünglich mal. Es kam von Spellbound. Das war, glaube ich, aus von einer deutschen Firma, war das, glaube ich, oder? War ein super Spiel. Das erste war klasse, das zweite war weniger gut. Eldorado war strange. Und dann gab es jahrelang nichts mehr. Bis zu diesem Jahr, als endlich der dritte Teil der Desperados-Reihe erschien und er fantastisch ist. Er hat genau das, was ich immer wieder wollte. Taktisches Strategieerlebnis. Bockschwer. Man muss sehr viel nachdenken. Und der Soundtrack. Oh Gott, der Soundtrack. Davon spiele ich euch jetzt das Desperados 3 Main-Theme von Filippo Beck Beckos. Viel Vergnügen. Wisst ihr, was ich vermisse? World of Warcraft. Ja, nicht in dem Sinne von World of Warcraft, in dem Sinne von, hey, ich könnte immer wieder eine Subscription für World of Warcraft holen und das einfach losspielen. Ich vermisse die alten Zeiten in World of Warcraft. Und dann heißt es, dann können Leute sagen, ja, dann spiel halt Klassik. Nein, in dem Sinne meine ich das nicht. Sondern ich vermisse meine alte Zeit in World of Warcraft. Ich habe sehr viel Zeit darin verbracht. Ich habe mit vielen Freunden gespielt, viele Leute kennengelernt. Das hat auch einen Haufen Spaß gemacht. Aber ich komme nicht mehr rein. Ich hab's probiert, aber irgendwie komme ich nicht mehr rein. Es ist nichts mehr für mich. Also für mich ist dieses MMO leider abgeschlossen, weil ich mache damit nichts mehr. Aber was ich immer noch in Erinnerung behalte, ist der geile Soundtrack. Unter anderem auch, wenn du in den Pubs oder halt in diesen, naja, Restaurants, kann man sagen, ich weiß nicht, Pubs stehst in diesen Tavernen. Und daraus spiele ich euch jetzt von David Arkenstone und Jason Hayes. Pick and Whistle. Wenn man an Mittelalter denkt, denkt man vermutlich im Spielebereich an die Medieval-Reihe, zum Beispiel Total War, ja, großartig. Oder man denkt an ein sehr spezielles Mittelalter-Rollenspiel, und zwar Kingdom Come Deliverance. Ein meines Erachtens großartiges Spiel. Es war am Anfang ziemlich verbuggt, was zu ziemlich witzigen Bugs geführt hat. Es war herrlich mit anzusehen, wie dieses Spiel kaputt ging. Mittlerweile ist es ziemlich gut gepatcht. Es ist echt gut. Es hat eine gute Story. Es ist eine Mittelalter-Simulation, kannst du tatsächlich sagen. Es ist echt geil. Es ist echt gut. Aber auch ein bisschen schwer. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen in das Kampfsystem und in allgemein die Situation, die man halt ist. Aber das Spiel selbst ist super. Und daraus spiele ich euch jetzt von Jan, Walter und Adam Sporka Skalitz 1403. Es ist schon interessant, was Sega geschafft hat mit Yakuza, finde ich. Eine meines Erachtens fantastisch großartige Spielereihe, die bei uns am Anfang sehr unbekannt war, aber mittlerweile immer bekannter wird durch die Re-Releases, durch Yakuza Zero und durch den ganzen Hype, auch den ganzen Streaming-Hype und so weiter. Finde ich super. Ich liebe die Yakuza-Reihe und auch den ersten Ableger der Reihe, und es war Judgment. Judgment ist ein Detektiv-Adventure im selben Universum wie Yakuza, und es ist ein fantastisches Spiel. Es ist ewig lang, es ist wunderbar, es hat eine geile Story, die spannend ist bis zum Schluss. Es hat witzige Nebenfälle, es ist ein fantastisches Spiel. Und das Intro daraus ist richtig geil, weil das hat mich überrascht, weil das kam so nach der ersten Dreiviertelstunde oder so, kam urplötzlich das Intro dieses genialen Spiels. Das spiele ich euch jetzt, und zwar ist das von der Band Alexandros. Es nennt sich Arpeggio und ist das Judgment Theme. Trying to figure out the Das Internet ist manchmal ein seltsamer Ort, aber manchmal auch ein ziemlich witziger Ort. Dieses Jahr kam am selben Tag das neue Animal Crossing raus und das Doom Eternal. Das neue Doom-Spiel. Die Spiele können unterschiedlicher nicht sein. Aber das Internet kam auf die glorreiche Idee, die beiden Spiele dank einem Tweet von Bethesda Studios miteinander zu verbinden. Und zwar tweetete Nintendo, welchen Villager möchtet ihr gerne, dass er in Animal Crossing New Horizon auftaucht? Wo dann Bethesda darauf antwortete, wird Isabel da sein. Also bei uns, glaube ich, heißt sie Marlene. Und das Internet ist durchgedreht, hat Fanzeichnungen gemacht ohne Ende zwischen Doomguy und Isabel. Und ich spiele euch jetzt einen großartigen Song von The Chalk Eaters, in dem das Ganze Doom und Animal Crossing ineinander führen, und es ist ein fantastisch großartiger Song, der ist herrlich, absolut. Worte beschreiben nicht diese Genialität dieses Songs. Ach, das beschreibt mich, also das fasst mich wieder zusammen. Ich liebe das Internet. The life was quiet all around. Cute little island, nice and non-violent. But everything turned upside down when a new guy came to town. Wer mich kennt, weiß, dass ich auf sehr viele strange Sachen stehe, unter anderem auf strange Asia-Filme oder auch auf strange Spiele. Und Deadly Premonition gehört eindeutig zu einem der wohl strangesten Spiele, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Janky-Steuerung, furchtbare Grafik, aber geile Story, unglaublich bekloppte Figuren, ein genialer Hauptcharakter und die wohl seltsamste Art von Musik, die man sich nur vorstellen kann in einem Horror-Game. Und um das zu beweisen, spiele ich euch jetzt Life is Beautiful aus dem Deadly Premonition Soundtrack, komponiert von Ryo Kinugasa, Takuya und Kobayashi Hiromi Mitsutani. Thank you. Wenn es eine Taktikspielreihe gibt, die ich erst sehr spät kennengelernt habe, dann ist es Fire Emblem. Ich habe relativ wenig von Fire Emblem damals selber gesehen und gespielt, bis zu dem 3DS-Titel Awakening, den ich sehr geil fand, dessen Schwierigkeitsgrad von urplötzlich einer Mission auf die nächste explodierte, aber man sagte mir, das ist Fire Emblem, das ist normal, das ist okay. Der neueste Ableger, Three Houses, ist ein fantastisches, großartiges Spiel. Das erschien letztes Jahr für die Switch. Und ist ein saugutes Ding, lohnt sich auf jeden Fall für jeden, der Taktikspiele mag. Und daraus spiele ich euch jetzt das Battle-Theme Fortland Winds. Dieses wurde komponiert von Takeru Kanazaki, Hiroki Morishita und Rei Kondo. Ein großartiger Soundtrack, ein großartiges Battle-Theme, was jeden Kampf, ehrlich gesagt, auch wenn er irgendwann schwerer wird, erträglicher macht. Wenn es eine Spielereihe gibt, die ich tatsächlich vergöttere und mittlerweile auswendig kenne, dann ist es die Mass Effect-Reihe. Die Mass Effect-Reihe ist eine großartige Action-Rollenspielreihe im Universum, also halt im großen All, in anderen Universen. Es ist eine großartige Reihe, die mit einem hervorragenden ersten Teil, einem noch viel besseren zweiten Teil angefangen hat und dann ein bisschen nachgelassen hat mit Teil 3 und dann endgültig abgestürzt ist mit Teil 4. Oder besser gesagt, Andromeda ist ja kein Teil 4. Witzigerweise gibt es auch sehr viele Fans natürlich für Mass Effect. Und es gibt einen Fan, der heißt Kabuto the Python. Der Kerl ist ein Rapper und hat sich damals die Aufgabe gemacht, zu den Minerals, die man sammeln muss, einen Rap-Song zu schreiben und auch zu komponieren. Das Ding ist herrlich, fantastisch und ja, das spiele ich euch jetzt. Kabuto the Python, Those Minerals. What are you doing? Scanning. Hey, yo, BC, the turntable biotic. Hit him with the good stuff, God. Probe away. I'm Commander Shepard. Probe away, way. You wanna see if I've got the minerals? Probe away. I'm Commander Shepard. Probe away, way. Surely got those minerals. I'll break it down so you can absorb what you need to mine planets, minerals, and do it from orbit. Some good advice, and you're too much of a noob to ignore it. You'll be stranded with no fuel if you foolishly floor it. I used to rock microphones rhyming in the stadium. These days I launch probes mining for palladium. Slouching at my console, crying from the tedium. I contemplate relations with the slimiest of aliens. A specter and a lion sent seven special ops. Some things I scan are anomalous, but the rest are rocks. This shit is so boring, most men's souls would wither. Yo, but I ain't trying to get my tallies or I'm blown to smithers. No doubt, I get it in with the iridium. Rhythmically click and launch probe, tunnel vision, and a mining for resources with the lowliest of purposes. I drag the scanner reticle slowly on the surface. Probe away. I'm Commander Shepard. Probe away, way. You wanna see if I've got the minerals? Probe away. I'm Commander Shepard. Hey yo, probe away. Foes know that probing may make me cranky, like Harkin on a sober day. Tali's research, ayo, fuck a solar ray. I'll take a cane to motherfuckers, go straight and Enola Gay. You can scan procedurally or just stop and meander. But if it's taking ages, doggy, stop with the scanner. You need to get a fucking upgrade. Talk to Miranda, she'll probably get up from her desk so you can stop for a gander. She's a skeezy hoe, totally elusive man. He don't believe me though. I oughta find his office, leave the geezer leaking hemoglobin. Although I know the brother brought me back from the dead, I feel compelled to put one in the back of his head. Anyway, fuck a prime directive, only amateurs enforce this. I'm strip mining planetoids, scanning for resources. Racking shit from the moons, planets, and the ports. And now the Normandy is upgraded and damaging your forces. Yeah, I get my scan on like a tampon. Probe away. Fucking, I'm Commander Shepard. You think the first world galaxy would have done it already since it's 70s. But I guess the task falls on me, Commander Shepard. Because probe I'm a away. Fucking space. I'm Commander Shepard. Probe away, way. Surely got those minerals. Element zero, launching probe. This is valuable. Iridium probe launched. This might be useful. Palladium launching probe. This looks interesting. Platinum probe launched. We can use this. I got a spare bottle of Ceres Ice Brandy in my quarters if you care to join me. Bitch! Wenn es ein Spiel gibt, was meine Jugend sehr stark geprägt hat, dann war das das großartige Mafia, das erste damals. Erschien für den PC und witzigerweise auch für die PlayStation 2. Die Draw Distance ist Katastrophe bei dem Ding. Ich bin ein riesengroßer Fan von Mafia-Filmen wie Der Pate, Casino, Goodfellas und so weiter. Und damit hast du tatsächlich die Chance, einen dieser Filme zu spielen. Das Intro daraus ist absolut episch, fantastisch, großartig. Produziert und komponiert wurde es von Wladimir Simonek. Und ja, das Mafia Mainstream muss man einfach gehört haben, um in die Stimmung für das Remake zu kommen, was dieses Jahr erscheinen wird. Wenn es eins gibt, was ich vergöttere, dann sind es Indie-Games. Ich werde immer mehr ein Fan davon. Ich liebe die Pixel-Art-Styles, die finde ich geil. Und die meisten Spiele sind echt witzig durchdacht und die machen auch einen Heidenspaß, wie zum Beispiel Sparklight. Sparklight ist ein sehr, sehr geiles Indie-Game, gibt es für alles Mögliche. Kann man wunderbar spielen. Und der Soundtrack wurde produziert von Dale North und daraus spiele ich euch jetzt The Vinelands. Großartiges Spiel, kann man sich mal anschauen. Wenn es ein Spiel gibt, was am Anfang nicht sonderlich beliebt war, aber mit der Zeit ein richtiges Kult-Following gekriegt hat, dann ist es eindeutig Dragon's Dogma. Dragon's Dogma ist ein sehr, sehr geiles, verdammt schweres Rollenspiel, Action-Rollenspiel tatsächlich, wo man auf riesengroße Kreaturen draufspringen kann und sie im Prinzip wie bei Shadow of the Colossus anpiekst. Es ist super, es ist geil und das Intro-Theme dieses Spiels hat mich extrem überrascht. Es ist leider nicht mehr hörbar durch das Add-on, was dann rausgekommen ist und auch leider nicht mehr hörbar, weder in der PC-Fassung noch in der PlayStation 4-Fassung, aber in der originalen Xbox und PlayStation 3-Fassung ist dieses Lied am Anfang noch zu hören, weil es die ECs da noch nicht gab. Und zwar Into Free, das ist der Titelsong, er wurde gemacht von Bees, eines japanischen Rockduos. Das ist der einzige Song, den er je gemacht hat und der einzige Song, der tatsächlich Erfolg hatte von dieser Band. Dieser Song ist fantastisch und er hat mich überrascht, weil ich habe das Spiel gestartet. Hierzu, hey, das hört sich nach einem geilen Intro an, bleibt mal dabei, mal schauen, wie es wird. Und es wurde von Sekunde zu Sekunde immer besser. Ah, isometrische Rollenspiele, wie ich sie liebe. Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Nights. Und vor ein paar Jahren erschien durch ein sehr cooles Kickstarter-Projekt Pillars of Eternity. Mittlerweile gibt es auch den zweiten Teil, den ich sogar ein bisschen besser finde als Teil 1. Die halt sind Rollenspiele, klassische Rollenspiele. Von oben drauf an Sicht, Boxspeer, RNG, das sich abfuckt. Das heißt, es kann passieren, dass ein Gegner kommt, wo du denkst, hey, ich habe vorher hunderte von dem niedergeklatscht, und plötzlich klatscht der mich nieder. Alright. meines Erachtens großartige Spiele. Soll man sich auf jeden Fall mal angucken. Der Soundtrack wurde komponiert von Justin Ebell und daraus spiele ich euch jetzt das Main Theme, und zwar Eora. Und damit kommen wir zum letzten Song des Kaboom-Junge Musik-Podcasts Nummer 3. Und bei dem Song muss ich ein bisschen cheaten, weil er ist nicht direkt für ein Spiel erschienen, aber er ist als Easter Egg in dem Spiel vorgekommen, was ich zähle. Und zwar von Jonathan Colton, Re Your Brain, welches in dem großartigen Left 4 Dead 2 in einem Intro vor, also in einer kleinen Szene vorkam, wenn man eine Musikbox angedrückt hat. Der Song ist großartig. Eigentlich möchte ich nur, dass ihr den auch im Kopf habt, so wie ich. Und damit danke ich euch fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich habe keine Themen und keinen Gast, also mache ich Musik. Ha! Hey, Tom, it's Bob. From the office down the hall. It's good to see you, buddy. How have you been? Things have been okay for me, except that I'm a zombie now. I really wish you'd let us in. I think I speak for all of us when I say I understand why you folks might hesitate submit to our demand. But here's an FYI, you're all gonna die screaming. All we wanna do is eat your brains. We're not unreasonable, I mean no one's gonna eat your eyes. All we wanna do is eat your brains. We're at an impasse here. Compromise. open up the door. We'll all come inside and eat your brain. I don't want to nitpick, Tom, but is this really your plan? Spend your whole life locked inside a mall. Maybe that's okay for now, but someday you'll be out of food and guns, and you'll have to make the call. I'm not surprised to see you haven't thought it through enough. You never had the head for all that bigger picture stuff. But Tom, that's what I do, and I plan on eating you slowly. I mean, no one's gonna eat your eyes. All we wanna do is eat your brains. We're at an impasse here. Maybe we should compromise. You open up the door. We'll all come inside and eat your brains. Doors. I guess we'll table this for now. I'm glad to see you take constructive criticism well. Thank you for your time. I know we're all busy as hell. And we'll put this thing to bed when I bash your head open. I mean, no one's gonna eat your eyes. All we wanna do is eat your brains. We're at an impasse here. Maybe we should compromise. Open up the doors. We'll all come inside.